Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Sendereihe Gedanken zur Zeit hören Sie heute einen Beitrag von Jörn Kraft zu dem Thema Mehr Fernsehen. Von den Kurven, die heute den Lauf der Konjunktur vorzeichnen, weisen nur wenige aufwärts. Es ist nicht viel zu erwarten, auch nach der Wende nicht, wenn die Erwartungen auf Arbeit, Beruf und Verdienst gerichtet sind. Erheblicher Zuwachs ist uns dagegen in Aussicht gestellt für den Feierabend, genauer für den Feierabend am Bildschirm. Die Fernsehprogramme 4 bis 10 stehen vor der Tür, graben sich unterirdisch heran, kreisen wartend am Himmel. Wer auch immer auf welchem Wege Zugang finden soll, das Angebot wird wachsen. In die Länge, nämlich weiter in den Tag hinein, und in die Breite, nämlich über die drei öffentlich-rechtlichen Kanäle hinaus. Neue, freiere Verhältnisse sind nach Rechnung aller Interessenten nicht nur möglich, sondern ganz einfach fällig. Die Freunde und Förderer eines marktoffenen Fernsehens bringen allerhand Pluspunkte technischer und ökonomischer Art bei. Deshalb kommt ihnen nicht so leicht der Gedanke, eine Unternehmung dieses Ausmaßes müsse auch, vielleicht sogar vor allem, von ihren Inhalten legitimiert werden. Es müsse also, bevor die Kabel verlegt werden, eine Vorstellung da sein von dem, was durch diese Kabel in Wohn- und Kinderzimmer geleitet wird. Die Inhalte der Programme 4 bis 10 sind aber das Letzte, was die Gründer beschäftigt. Die neuen Netze sollen erstens Arbeit schaffen, zweitens kommerziell und politisch nutzbar sein. Das ist Prämisse. Der Stoff dazu, der wird sich schon finden und machen lassen. Das Publikum nun, in dessen Namen verkabelt werden soll, müsste eigentlich, bedenkt man den Aufwand, gewaltigen Hunger nach mehr und anderer Fernsehkost haben. Aber schwach sind seine Äußerungen, undeutlich seine Interessen. Ein subtiler Kunstgriff kann getan werden, wenn das allgemeine Bedürfnis sich nicht recht artikulieren will. Mag sein, sagen die Interessenten, dass die Mehrheit der Zeitgenossen kein Bedürfnis hat. Also sagen wir ihr, dass sie einen Anspruch hat. Und schon sieht die Sache anders aus. Einen Anspruch haben wir, jawohl, umfassend informiert und reichlich unterhalten zu werden. Und das geht selbstverständlich mit 5 Programmen besser als mit 3 und mit 10 Programmen besser als mit 5. Einen Anspruch haben, das hört sich an wie gutes Recht und fast schon wie Verpflichtung. Ansprüche, wenn sie erst einmal ins Bewusstsein gedrungen sind, besorgen sich das passende Bedürfnis schon. Wenn diese unmerkliche Zielverschiebung gelingt, ist gar nicht mehr so viel Argumentation vonnöten für das Vorhaben. Dann arbeiten die gewöhnlichen Besitz- und Erwerbinstinkte in die gewünschte Richtung. Ab diesem Punkt kann man von jeder möglichen Neuerung sagen, sie werde uns vorenthalten. So lange, bis endlich der mündige Bürger auf den Tisch schlägt und verlangt, was ihm zusteht. Blitzartiger Vergleich aus einem anderen Ressort. Um wie viel leichter liefe das Geschäft der Militärstrategen, wenn den Deutschen klar zu machen wäre, sie hätten einen Anspruch auf die Stationierung von Raketen. Natürlich, eine richtige Bürgerinitiative für mehr Fernsehen wäre nützlicher als solche Konstruktionen. Aber sie ist nicht da, sie will nicht kommen. Unzufriedenheit mit dem laufenden Programm ist jederzeit zu ermitteln. Aber das ist eine obligate, alltägliche. Der Ruf nach gänzlich Neuem tönt nicht aus ihr. Die Frage, ob man Fernsehwachstum wünschen oder mindestens tolerieren soll, bleibt also stehen. Aber auch die Frage, ob man so überhaupt fragen darf. Denn jeder weiß selbst, was ihm bekommt. Wer will sich anmaßen, es für andere zu entscheiden? Fernsehen wird angeboten, nicht aufgezwungen. Je mehr angeboten wird, desto besser für den Kunden. Wettbewerb erhöht die Leistung. Je offener der Bildschirm, desto demokratischer geht's zu. Das sind die Hammerschläge, unter denen alles brechen soll, was gegen die Expansion vorgebracht wird. Steht denn nicht einem freien Angebot eine freie Nachfrage gegenüber? Dieses Modell, aus der Volkswirtschaft übernommen, ist so blendend klar und liberal, dass es schwerfällt, seine Überzeugungskraft in Zweifel zu ziehen. Aber Erfahrung und Augenschein nötigen dazu. Zweifelhaft ist nämlich, ob die Anbieter und die Abnehmer eines marktgängigen Fernsehens Souveränität genug haben, um die neuen Quantitäten mit Qualität zu füllen. Allem, was privatwirtschaftlich veranstaltet wird bei uns, traut man unbesehen größere Unabhängigkeit zu. In Programmen, die von einer GmbH kommen, sei viel mehr möglich als bei ARD und ZDF, sagen alle, die es ausprobieren möchten. Doch die kommerzielle Freiheit hat ihren Preis. Wenn die neuen Sender keinen Weg finden, ihre Leistungen über Gebühren abzurechnen, dann bleibt ihnen allein die Werbung auf der Einnahmenseite. Und das hat Konsequenzen. Dann sind sie Wettbewerber gegen alles, was sich im Werbegeschäft schon etabliert hat, die jetzigen Programme eingeschlossen. Nichts lässt erwarten, dass die Wirtschaft ihre Werbeetats zugunsten der neuen Medien aufstockt. Da muss jeder Auftrag einem Konkurrenten abgenommen werden. Die Konditionen für die Programmgestaltung werden eng unter solchem Druck. Da mögen die Macher noch so freien Sinnes sein, ihr Programm wird zum Werberahmenprogramm. Das betrifft vor allem, aber nicht nur, die Einschaltquoten. An guter Beteiligung ist auch der öffentlich-rechtliche Sender interessiert, aber mit feinem Unterschied. Er kann sich mit seinem Programm an jeden Seh-, Hör- und denkwilligen Zeitgenossen wenden. Einer ist ihm so willkommen wie der andere. Nicht so der kommerzielle Sender. Als Werbeträger hat er Rechenschaft abzulegen über Einkommen, Status und Konsumverhalten seiner Verbraucher. Er wird nicht nur gefragt, wie viele Zuschauer die Sendung X erwarten darf, sondern auch, wie viel Geld in deren Händen ist und wo ihre Präferenzen beim Kaufen liegen. Werbung würde dort ja nicht so lieblos en bloc abgefahren wie im gegenwärtigen Fernsehen, sondern als Raster über den ganzen Tag gelegt. Nahezu jede Sendung hätte Anschluss ans Kommerzielle und müsste gute Nachbarschaft pflegen, wenn nicht den Boden bereiten. Verlockend ist der Gedanke schon an ein unternehmerisches Fernsehen, der leidigen Gremien ledig und der lähmenden Bürokratie, ohne Leerlauf und Proporz. Es hätte wohl auch manche Freiheiten, aber die große Programmfreiheit wäre nicht darunter. Kostenrechner und Marktforscher würden sie auf ein ernüchterndes Maß reduzieren. Das GmbH-Fernsehen hätte freilich einen taktischen Vorteil. Seine Handicaps würden nicht als solche ausgewiesen und benannt. Eine GmbH tut und lässt ja nur, was unternehmerisch geboten ist. Und was unternehmerisch geboten ist, trägt seine Vernunft in sich. Wie schmal auch immer die Spur sein wird, auf der das Programm sich bewegt, es trägt bloß dem Markt Rechnung, der nichts als diese schmale Spur zulässt. Das Wort Zensur ist nur für obrigkeitliche Eingriffe gebräuchlich, nicht aber für die Beschränkungen, die Markt und Wettbewerb verfügen. Gäbe es für diese einen analogen Begriff, man müsste ihn häufig nennen, wenn es um kommerzielle Medien geht. Zum Beispiel um die Art und Weise zu bezeichnen, in der Radio Luxemburg seine Werbekunden ins Programm hineinregieren lässt. Das relativ wenige, was in ein berechenbares Programm passt, wird freilich in seiner schönsten Form angeboten werden. Der Fachmann für Verpackung und Präsentation ist eine Schlüsselfigur der zukünftigen Verhältnisse. Wie in großen Teilen der Presse wird auch im marktoffenen Fernsehen Aufmerksamkeit und Fleiß nicht so sehr dem Stoff als vielmehr der Machart gelten. Und genau darin wird es seine Professionalität sehen. Der Professionelle ist überzeugt, am meisten für seine Kundschaft zu tun, indem er am meisten für die Machart tut. Die Presse bietet dafür Anschauungsmaterial in Überfülle. Sei es die gekonnte Art, in der Bild und Bravo die Wirklichkeit malträtieren, sei es der gehobene Manierismus des Stern. Dieser Professionalismus hat seinen Markt und genügend Papier, auf dem er sich beweisen kann. Mal biedergefällig, mal knallhart. Dass unter seiner Regie auch noch 3 bis 4 Fernsehprogramme möglich wären, ist gar keine Frage. Wer auf sie spekuliert, vertraut dabei auf eben die Künste des Präsentierens und Verkaufens, wie sie sich in der gedruckten Unterhaltung und, zum Verwechseln ähnlich, in der Werbung bewähren. Im Schnittpunkt liegen die Fernsehzeitschriften, die das Programm von heute schon in die Farben von morgen kleiden. Einen auffälligen Wechsel wird es allerdings nicht geben, denn das heutige Gebührenfernsehen ist mit Fleiß dabei, sich einzufärben. Keine Tugend und keine Untugend der neuen Medien, die nicht schon in den Programmen 1 bis 3 geübt würde. Im Sinne der Machart sind sie schon viel privater, als den Bewerbern um neue Lizenzen lieb sein kann. Zur mag Indizien dafür liefern, wie Präsentation sich verselbstständigt. Die Urheberschaft für Sportereignisse hat sich vom Stadion ins Studio verlagert. Der Moderator sagt und denkt nicht, was hat heute draußen stattgefunden, sondern was können wir Ihnen heute anbieten? Und sein Magazin beginnt nicht mit einer Ansage, sondern schon mit einer reißerischen Filmsequenz, herausgegriffen und zweimal wiederholt, nicht wegen ihres sportlichen Wertes, sondern als Werbespot in eigener Sache. Das effektvolle Vorführen gilt den Vorführern durchaus als Dienst am Kunden, wie auch als Dienst am Sport. Aber es bleibt nicht ohne ungute Rückwirkungen. Dass beispielsweise der Berufsfußball so weit ins Showbusiness abgetrieben ist, wo es ihm gar nicht gut geht, daran haben zu einem guten Teil die Medien Schuld, die ihn der Dramaturgie eines Serienkrimis unterwerfen. Dem Kritiker solcher Entwicklungen wird gerne vorgeworfen, er gönne dem Publikum nicht den Spaß an Oberflächenreizen, das Vergnügen an Dingen, die eben nur der Show wegen gemacht werden. Der schöne Schein und der sich selbst genügende Effekt, sie sind allerdings unentbehrlich. Von ihnen lebt das Unterhaltsame bis hinauf zur höchsten Kunst. Nur Cleverness im An den Mann bringen, bei allgemeiner Gleichgültigkeit gegen die Inhalte, kann nicht die Anleitung für alles und jedes sein. Sie wäre es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Fernsehen, das möglichst kalkulierbar ankommen muss. Der kurze, bequeme, also der ökonomisch richtige Weg zum Publikum ist der, die Kunstfertigkeit der von Hause aus Erfolgreichen, der Entertainer und Verkäufer, fürs Ganze zu nehmen. Frank Elstner ist für das zweite Programm ein guter Showmaster. Für die Programme 4 bis 10 wäre er auch ein guter Korrespondent in Moskau. Die von der großen Zukunft des Fernsehens träumen, mögen sich wohl vorstellen, hinter der engen, reizlosen Bühne von heute tue sich eine unwahrscheinlich reichere auf, wenn man den Profis endlich freie Hand ließe. Aber sie werden erfahren, dass nicht dem, der am weitesten entgegenkommt, auch die größte Aufmerksamkeit zuteil werden muss. Dem Professionalismus des Sendens erwächst auch ein Professionalismus des Empfangens, nämlich ein ungerührtes Halb- und Viertelinteresse, jene lauwarme Teilnahme, mit der alleine man dem Dauerangebot des Attraktiven standhält. Es ist ja schwer zu glauben, aber auch der Wirkung des Gefälligen sind Grenzen gesetzt. Je größer die Menge des Gefälligen, desto eher sind sie erreicht. Die Werbung, also die hohe Schule des Ankommens, weiß ein Lied davon zu singen. Bilder und Schlagworte, die an der Atelierwand noch die schiere Sensation sind, werden hernach unter ihresgleichen träge überblättert. Wenn der Verdacht begründet ist, dass der neue Reichtum aus Kabeln und Satelliten nicht viel anderes bringt als eine Massierung des mittleren Angebots, dann möchte man trotz allem und immer noch fragen, ob das den landesweiten Installationsaufwand rechtfertigt. Der Zuwachs gelte einer Ware, an der kein erkennbarer Mangel herrscht, und einem Publikum, das auch jetzt nicht schlecht bedient wird, das zudem mit dem Videorekorder jede etwaige Programmlücke füllen kann. Dem Arbeitsmarkt täte ein weit gespanntes Investitionsprogramm gut, zweifellos. Ein Verbindungsnetz, an dem Zehntausende zu bauen hätten. Diesem guten Zweck könnten aber auch andere Mittel dienen. Fernwärme vielleicht oder Fahrradwege. Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Sendereihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Jörn Kraft zu dem Thema Mehr Fernsehen?